lange zomer. Luister? Nee. Moet je fieken dat lijst nog in noemen voor? Wie heeft Milan lijst dat kennen? Ilan. Wie heeft Milan lijst dat wel kennen? Ilan. Ik ben 30 jaar. Dat lang kind zou zo 30 zijn. Ja, ja, maar ik kent die, dus ik had de bij, ik kende de hond. Ja. Als ik dit niet kende, die me leuke mond had. Ja, ja. Mensch, lustig, ich auch noch in das Loch. Sicher. Ja? Sicher. Die wollen alle runterkommen, der hat gesagt. Ich habe den Lee Holtmauer getroffen, da hat Milon Hehn mit mir gesprochen. Der Blitzzug Roland. Ja. Hat er noch geschafft. Blitzzug Roland. Da hat er schon Flaschen gehabt. Da war das Loch ein paar und so. Da wäre es viel länger, ich hätte Loch hin. Sind ich kann aber keine Kinder da haben. Ne? Doch, Ebu. Ebu. Ebu. Hast du mal nochmal von Jugoslawien gehört, da ich damals ihre Fall hatte? Nee. Das wurde schlimm. Wie war das? Hat das sich ja genau abgespielt? Naja, da ist hier in der Auto, wo es drüber in die Wies von der Poderland da. Da sind die so gekommen, da wurde ich gerade so wie bei Heber Schloss fahren. Ja. Da sind die paramisch gefahren. Haben sie einfach vorlich gestaltet? Ja. Ja. Einfach paramisch. Und da sind die Stäbi. Dann sind sie ausgestiegen. Und dann sag ich, der Pan durch. Nee. Sind eigentlich vorgefahren, dann sind sie auch vorgefahren. Sind eigentlich Stäbi, dann sind sie auch Stäbi. Die haben etwas gesucht, klar. Was das war? Bali! Ja, was haben dann die gesucht, der Mensch dann? Ist das eine Klopperei oder was? Ja, und dann? Wie war das? Vielleicht ein Meischen Auto zerren und Geld verlangen. Lösegeld. Ja, Mensch, schau, die Haut alles drin ist. Ja gut, wie ist das? Wie müsst ihr auch mit denen in Streit kommen? Mit Hansa? Ja, gar nicht. Ich denke, der Michael wird noch kommen mit der Mischkanne. Wenn der Michael herkommt und dann sagt er, was will die Leute? Ja, da ist er dann um anderen ausgestiegen. Wie war denn das? Sechs oder sieben Mann. Und holte Pickel. Balli, komm her! Balli! Der Pickel? Pickelschild hat die im Auto leicht. Was? Die sind mit der Pickel auf der Schluss? Pickelschild. Balli! Na, ja, Leute, kann er... Hä? Oh, der Leute hält noch. So alt wie er ist. Ja. Los, dann kann er Unsinn machen mit dem Lohn. Dann kann er machen mit dem Lohn. Ja. Gut. Ja gut, da hat der Pickel vorher gestanden. Der kommt nur oben rein. Muss aufpassen, dass der Leute hat die mit der Pickel... Die ist vor dich gestanden. Und da in der Weile kommt der Michael. Mit der Mischgabel. Und eine Mischgabel hat um Bahn gelegt und da sagt er Michael, wenn der Beil, was willst du dabei? Was ist da noch? Und gesagt, so und so. Da wollte ja eine Michael, da hat er Michael eine Gabel dem Ende geholt und hält ihm so die Gabel. An den Hals. An den Hals. Was sagt er da? Da sagt er, Emo Schana, gehst du hier weg, da stellst du dir eine Gabel in den Hals. Haben Sie gemacht? Auto, Foot? Ja. Hast du noch mal von dir gehört? Sicher, nein, nicht. Ich habe mir das Auto aber an unserem Haus vorbeikommen gesehen. Ja. Ein schwarzer BMW. Ja. Ja. Ein Haufen Mann drin. Die sind bei uns im Haus vorbei. Und... Na, ich... Das kann das Wasser saufen, nur mal. Ja, ja, mach das leicht. Das letzte ist das nur 8 mit dem Auto kommen. Ja. Obwohl der Lohn nicht drin. Da hat es einen anderen geschickt. Wahrscheinlich. Schon genug das oben gebumst drin. Der Michael kommt auch. Ja. Langsam. Nee. Willst du doch machen? Aber die Patini, oh je. Warte mal, was bei den beiden Bädern immer anders ist. Ja. Ich weiß ja meine, wie viele oben anderen sind. Ich muss nochmal ein Haufen anderen da sind. Der Russo immer bei mir gekommen ist, der hat mir gesagt, wer nochmal anderen da. Wer nochmal anderen da? Ja. Die kommen nur gehen, ne? Ja. Die kommen noch hin und bleiben noch 4, 5, 6, 7 Monate und dann gehen sie oben. Die sind auch gesprächig. Ja. Die Weiber. Sicher. Ich habe ja auch zwei kennengelernt. Bloß, wenn die leben ist, dann schmeckt die nicht immer. Muss nicht sagen, ne? Nee. Jetzt sehen wir. Das Leute hat er ja gefickt. Das Leute hat er ja auch gefickt. Ja. Wo ist schon wieder? Ganz nett schon gesehen. Ich bin nur hoch mit dem Freund, die Länderin. Manche bauen es nicht im Gelände. Ja, ja. Ja, da haben die schon. Hä? Da haben die schon oben schon gehabt. Wenn sie ficken, dann wird er kälter. Richtig, da spielt keine Rolle. Obwohl, so kalt ist es ja gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Ist schon ein bisschen die Sommer, ne? Ja, wäre das gut. Das beste Wetter. Zu Hause. Ja. Na Mensch, hat russische Weibel aus dem Reitstall, das macht ihn wie verrückt. Aber das hat schon was nicht gefingert an der Möse. Nee. Und statt am Russenhaus. Hier oben am Russenhaus, die... Das hat schon den gefingert, richtig. Oh, dann war ich der... So Büsten halt ausgedrückt und oh. Und dann trat ich hin, dann trat so ein paar genau dann. Oh. So ein paar genau dann, so. So ein paar Klitz. Ja. Sind die so spitz, die noch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe zwei Kelle gelehrt, die von alle auf der Hustgau, der ist von Baden-Württemberg, wo Besuch kommt. Da hat der oben zu mir gesagt, Eli. Was Mensch, da oder wenn alles hier wäre. Ich hätte die Loch auch in einer Woche alle gerade gemaust. Der hätte die in einer Woche im ganzen Haus gebaut. Die, wo oben wohnen, in Hochhäuser, wo oben. Die sagt, die sind ja nachts rausgekommen, die haben nackig um den Balkon gehangt. Nackig? Nackig. Der ist da gewohnt, da sind die nachts im Dreier aufgestanden und haben sich, und haben aber alles von hinten gemacht. Auch mit dem Kopf nach unten und da von hinten gefickt. Siehst du weg? Ja. Oder haben sie am Grenzerkesch gehalten. Boah. Und Balkon. Ja. Und alles nur Russen oder auch Deutsche? Nee, das wäre alles Russen gewesen, ne? Also Kinder für Kinder machen die eigentlich nicht. Die Ficke leben nur. Die haben die Kinder massenhaft. Massenhaft? Da ist die Familie, hat mindestens 3, 4 Kinder. Wenn ich noch finde. Das ist ja alles jung. Da sind ja, da wohnen ja so über 13 Jahre alt. Die 13, 14 Jahre, die haben schon ein Kind gehabt. Die heiraten schon mit 12, 13 Jahren. Und schaffen auch nicht. Da ist der Kippert in der verlängerten Fischerkreuzlauf. Der macht so Heizungsbau. Der hat auch Leid gesucht. Und da hat jemand gesagt, dass die hier gegangen sind. Was ist denn heute los? Ja. Danke. Komm mal, Arschbox kaputt. Da rennen sie halt alle rum. Ja. Lecken werden lassen. Du hast schon erlebt in deinem Leben. Ja, ja. Alles hier unten bei der Show. Immer. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass man hier so viel erlebt. Vor allem im Nachspann auch. Ein Mensch ist heute gepuppt im Nachspann drin. Aber wie die noch Kunde gefahren? Ja, ja. Jede Menge. Bist du hier viele Fabriken gefahren? Ja, viel. Ich habe schon Weiber gehabt, wo wir uns geladen haben. Was? Von mir aus der Schott, dieser Pech der Bahnhof Krater auf der Grund. Ja. Was da die Himmel gefeiert? Ja. Im Türhaus? Im Nachspann sitzen. Ich hab schon mal Ende gehabt, wo ich nach Hagen wegen der Zementrade gefahren bin. Und immer Weiber, jeden Abend ein anderes Hemd. Siehst du nicht. Da bin ich im Ellenbauer von hier aus Schutt gefahren bis noch mit. Zementrade. Ja. Jeden Abend sind dabei. Jeden Abend. Aber alle gar nicht mit Zement gefahren. Der Feuer von 1950 an bis ca. 65. Jeden Abend 2 Touren mit Zementladen. Ja. Du hast heute noch viel am Netz, oder nicht? Ja, nein, nicht. Du hast auch schon mal am Netz. Der Partner ist noch rüber. Da fahren wir ziemlich noch über bei uns. Da fahren kein Schwer auf. Oh je, da bist du. Da sind 5 ging es um Bundes 9, den Schempel von Harlingen, ist die Menge. Ja. Und von hier aus bis nach Oberkirchen. Das sind die Bahn Bundes 300. Da bist du Bundes 9, sagst du 100, 200 Sazimenten nachladen. Da wurde anderzeit wie Hau. Ja. Da hast du Geld gebraucht und da hast du viel Druck gehauen. Normal. Da war ich mit 6 gekommen, was ich bin. Da kommt mir nach, da kommt sich gar nicht durch, sonst dauerst du. Sicher! Hey, da könnt ihr da vorbeifahren! Da kommen die anderen zwei nochmal. Ja. Die würde ja ficken, wenn Michael da steht jetzt. Ja. Dann ist jemand nett, ne? Ja, ich geh da noch abbunden. Ja? Ich geh da noch abbunden, wenn wir kommen. Ah, da bin ich ja wohl oben aus dem Bau. Das war auch, wo wir auch mal viel hinfahren. Wir fahren viel eine Piepschuhe in Saarbrücken. Tausend Franzosen. In Saarbrücken. Das ist eine Piepschuhe. Tausend Franzosen, die Haie hin und so was, anscheinend nicht. Da wichsen sie immer. Das siehst du dann immer. Da sind die Scheiben, da stehen die doch verdrehende Augen. Oh, sie sind Haschern. Hä? Wo schon Haschern. Gehasst? Ja. Meinst du? Ist ja. Was die tun? Wenn so kleine Augen haben, da haben sie den Hasch. Da gibt's nicht. Da kann ich aber auch was? Da, die Lob und Lobchen. Ja. Da kann ich nicht auch stechen. Bei den Jungen noch. Na dann, was? Da kannst du den Trippergren oder der Kavanacken. Sakrai.